Kapitel 6 Auf der Leipziger Messe. Einige polnische Studenten wollen zur Messe nach Leipzig. Vielleicht kann Faust uns hinbringen. Das geht schneller. Faust sagt ja. Am nächsten Morgen wartet er mit einem Pferdewagen vor seinem Haus auf sie. Was ist das? Wo ist denn da die Zauberei? Fragen sie. Nach einer halben Stunde läuft ihnen eine schwarze Katze über den Weg. Vielleicht war das keine gute Idee, das mit der Reise nach Leipzig. Nach wenigen Stunden kommen sie in Leipzig an. Schon da? Wie geht denn das? Fragen sie jetzt. Tja. Faust lächelt. Die jungen Männer gehen in ihr Gasthaus. Faust sieht sich um. Viele Menschen sind auf der Straße. Na, hier ist was los, sagt Faust. Da steht Mephistopheles neben ihm. Ja, und Zauberer gibt es auch, sagt er. Zauberer? Fragt Faust. Hier gibt es nur einen Zauberer, und das bin ich. Mephistopheles lacht leise und führt ihn zu einem Platz. Dort stehen viele Menschen. In der Mitte des Platzes steht eine Gruppe von 5 Männern. Einer von ihnen hat ein großes Messer in der Hand. Auf dem Boden liegt ein roter Teppich. Hinter den Männern steht ein Tisch mit einer Vase. In der Vase 4 Blumen. Daneben steht ein Barbierstuhl und ein Barbier. Was soll das Theater? Fragt Faust. Warte nur, antwortet Mephistopheles. Einer der Männer geht auf dem Teppich in die Knie. Der mit dem Messer stellt sich hinter ihn und schneidet ihm den Kopf ab. Er nimmt den Kopf und gibt ihn dem Barbier. Der Barbier stellt den Kopf auf den Stuhl und rasiert ihn. Dann gibt er ihn zurück. Der mit dem Messer setzt den Kopf wieder auf den Körper. Eine der Blumen in der Vase fliegt in die Luft und zurück in die Vase. Da steht der Geköpfte auf und lacht. Er geht zum Publikum und bittet um Geld. Die Leute geben viel. So geht das 3-mal. Mal sehen, was sich da machen lässt, sagt Faust. Der Mann mit dem Messer schneidet dem 4. Mann den Kopf ab und gibt den Kopf dem Barbier. Belzebub, keiner sieht zu. Faust geht schnell hinter den Tisch. Niemand kann ihn sehen. Er nimmt die 4. Blume aus der Vase und geht wieder weg. Der Barbier gibt den Kopf zurück. Der Mann mit dem Messer setzt ihn auf den Körper des Geköpften und der Kopf fällt auf den Boden. Nein! Das Publikum kann es nicht glauben. Der Mann versucht es noch einmal. Nichts zu machen. Der Geköpfte ist und bleibt tot. Die versuchen das nicht wieder. Faust lacht leise und geht. Auf der Straße trifft er Freunde. Er lädt sie ein. Kommt doch mit, wir trinken was zusammen. Vor einem Gasthaus steht ein Wagen. Die Tür zum Keller ist geöffnet. 4 Männer versuchen, ein großes Fass Wein aus dem Keller zu tragen. Aber es ist zu schwer. Was ist denn das? Lacht Faust. 4 Männer für ein Fass? Das kann doch einer allein. Ach ja. Die 4 Männer werden böse. Da kommt der Wirt und hört, was Faust sagt. Auch er wird böse. Hör mal, du neunmal Kluger. Wenn du das Fass alleine aus dem Keller auf die Straße bringst, schenke ich es dir. Du schenkst es mir? Fragt Faust noch einmal. Ja, und wenn nicht? Habt ihr das gehört? Fragt Faust seine Freunde. Nun komm schon, Faust, antworten sie. Es ist besser, wir gehen weiter. Ach was! Faust geht in den Keller, setzt sich aufs Weinfass und reitet mit dem Fass auf die Straße. Was? Der Wirt und seine Helfer sind sprachlos. Faust reitet auf dem Fass ins Gasthaus. 2 oder 3 Tage trinken er und seine Freunde ohne Pause. Weißt du, dass auch der Kardinal Campegius da ist? Fragt einer von Fausts Freunden. Campegius? Aus Rom? Faust geht zum Haus des Bischofs. Dort stehen viele Wagen vor der Tür. Er geht hinein. Viele wichtige Leute stehen im Saal. Der Bischof, die Magistrate, auch der Bürgermeister von Leipzig ist da. Zu viele Leute, denkt Faust. Da kann man nichts machen. Doch hat er gehört, dass der Kardinal am nächsten Tag mit wenigen Freunden eine Landpartie machen will. Faust geht zu Fuß hin. Seine Freunde kommen mit. Als sie den Kardinal sehen, erklärt Faust seinen Freunden: Ich will hier ein wenig Theater spielen. Plötzlich ist er weg. Kurze Zeit später ist er wieder da. Er trägt jetzt die grüne Kleidung eines Jägers und hat ein Jagdhorn in der Hand. Aber Faust, sagen die Freunde, nur der König darf hier jagen. Ja, ja, den König will ich nicht stören. Da sehen sie es. Ein Hase fliegt vor ihnen durch die Luft, am Kardinal vorbei. Ein Fuchs fliegt hinter dem Hasen her. Da kommt Mephistopheles mit 4 Jagdhunden geflogen. Faust bläst ins Horn und fliegt hinter ihnen her. Vor dem Kardinal bleibt er stehen. Der Kardinal lacht. Ich hoffe, unsere kleine Jagd hat Ihnen gefallen, sagt Faust. Wunderbar, sagt der Kardinal. Er lacht immer noch. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Sagen Sie, wer sind Sie denn? Kennen wir uns? Magister Faust. Ach, Sie sind Faust. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Sagen Sie... Er nimmt Faust am Arm und geht mit ihm ein paar Meter weiter. So einen wie Sie kann ich brauchen. Wollen Sie nicht mit mir nach Rom kommen? Ich zahle gut, lieber Faust. Vielen Dank, Herr Kardinal. Aber ich habe schon einen Herrn, den Herrn der Welt. Er lacht laut. Dann fliegt er weg. Man hört ihn noch eine Zeit lang lachen. Auf dem Rückweg nach Wittenberg macht die kleine Gruppe bei einem Cousin eines der polnischen Studenten Halt. Der Burgherr gibt ein großes Fest für die Gäste aus Wittenberg. Wir müssen los, sagt da einer von ihnen. Es gibt bald Regen. Alle sehen aus dem Fenster. Dicke, schwarze Wolken am Horizont. Nein, seht nur. Ein Regenbogen. Im Westen steht ein Regenbogen am Himmel. Möchtet ihr den aus der Nähe sehen? Fragt Faust. Wie aus der Nähe? Faust streckt die Hand zum Fenster hinaus und zieht sie dann zurück in den Saal. Der Regenbogen kommt durchs Fenster in den Saal. Faust hält ihn. Nun, was sagt ihr? Sollen wir ein wenig auf dem Regenbogen reiten? Fragt Faust. Reiten? Auf dem Regenbogen? Die anderen bekommen Angst. Lass nur, Faust, ein anderes Mal. Da nimmt Faust die Hand vom Regenbogen und der zieht sich zurück.